Als aber Saulsun Esbal erfuhr, dass Abner in Hebron ums Leben gekommen sei, entsank ihm der Mut, und ganz Israel war bestürzt. Nun hatte Saulsun Esbal zwei Männer als Anführer von Streifscharen unter sich, der eine hieß Bana, der andere Reschab, Söhne Rimmons von Berot aus den Benjaminiten. Auch Berot wird nämlich zu Benjamin gerechnet, doch flohen die von Berot nach Gittaim und hielten sich dort bis zum heutigen Tag als Schutzbürger auf. Sauls Sohn Jonathan aber hatte einen Sohn, der an beiden Füßen lahm war, er war 5 Jahre alt gewesen, als die Nachricht über Saul und Jonathan aus Jezreel anlangte. Da nahm ihn seine Wärterin auf und floh davon. Aber in der Eile der Flucht entfiel er ihr und wurde so gelähmt, er hieß Meribal. Die Söhne Rimmons aus Berot, Reschab und Bana, machten sich auf und drangen während der Mittagshitze in Esbals Haus, als er sich eben zum Mittagsschlaf hingelegt hatte. Die Pförtnerin des Hauses war nämlich beim Reinigen von Weizen eingenickt und schlief, da stahlen sich Reschab und sein Bruder Bana durch und drangen in das Haus ein, und während jener in seinem Schlafzimmer auf dem Bette schlief, ermordeten sie ihn und hieben ihm den Kopf ab. Dann nahmen sie seinen Kopf und gingen die ganze Nacht hindurch die Araber entlang und überbrachten Esbals Kopf David in Hebron, indem sie also zum Könige sprachen, hier hast du den Kopf Esbals, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete, aber Jahwe hat meinem Herrn, dem König, heute Rache an Saul und seinen Nachkommen gewährt. David aber gab Reschab und seinem Bruder Bana, den Söhnen Rimmons aus Berot, folgende Antwort, so wahr Jahwe lebt, der mein Leben aus aller Not befreit hat, den, der mir die Botschaft brachte, Saul ist tot. Und der sich ein Glücksbote zu sein dünkte, ließ ich in Ziklag festnehmen und niederhauen, um ihm seinen Botenlohn zu geben. Wenn aber gar ruchlose Menschen einen rechtschaffenen Mann in seinem Haus auf seinem Lager ermorden, sollte ich da sein Blut nicht von euch zurückverlangen und euch vom Erdboden vertilgen? Darauf gab David seinen Leuten Befehl, die töteten sie, hieben ihnen die Hände und Füße ab und hängten sie am Teiche zu Hebron auf. Den Kopf Esbals aber nahmen sie und begruben ihn in Abners Grab in Hebron.